scherze, mein Heil verscherze, wie der erste Höllenbrand, wie der erste Höllenbrand. Deine Demut suchen und den Hochmut ganz verfluchen, die Hochmut ganz, ganz verfluchen, die Hochmut ganz, ganz verfluchen. Lass mich deine Demut suchen und den Hochmut ganz verfluchen, verfluchen.